Der Raum in dir. Es gibt einen Ort, den niemand kennt. Kein Licht, kein Lärm, kein fremdes Moment. Er liegt nicht draußen, nicht im Blick, doch in dir selbst, ganz tief, ganz dick. Du brauchst kein Schlüssel, keine Tür, nur Stille und Vertrauen in dir. Denn was du suchst, war nie entfernt. Du bist der Raum, der alles lernt. Der Raum in dir, unendlich weit. Kein Maß, kein Ziel, nur Wirklichkeit. Er trägt dein Licht, er heilt dein Sein und lässt dich einfach du selbst sein. Kein Urteil, keine Pflicht, kein Lohn, nur du im Klang der Resonanz und Ton. Ein Wald in dir, aus alten Fragen, ein Fluss, der fließt durch deine Narben. Ein Sternenfeld aus Zellgedanken, wo Energie leise schwanken. Du musst nicht kämpfen, den Raum begehen, denn was du bist, ist nicht gemacht, es ist erwacht, wenn du es achtsam betrachtest. Der Raum in dir, unendlich weit, kein Maß, kein Ziel, nur Wirklichkeit, er trägt dein Licht, er heilt dein Sein und lässt dich einfach durch. Was richtig ist, doch kennt er dein inneren Mist. Er zählt, vergleicht, verteilt enorm, doch kennt nicht deinen wahren Strom. Denn du bist mehr. Thank you.